Yes, we are still doing the same series about values. Ja, wir machen immer noch dieselbe Serie über Wert. Do you know, when I was dead and was in heaven, I told you. Weißt du, als ich gestorben und im Himmel war, ich erzählte es dir. One thing that really shocked me. Da hat mich eine Sache wirklich schockiert. That there were some people who looked very successful in this earth, in the Christian world, but in heaven, they were not considered successful. Da waren einige Leute, die auf Erden in der christlichen Welt sehr erfolgreich aussahen, aber im Himmel wurden sie nicht als erfolgreich betrachtet. You know, Jesus said, the first shall be the last, and the last shall be the first. Jesus sagte, der Erste soll der Letzte sein, und der Letzte wird der Erste sein. Christians who live to get value from success here on earth, even Christian success. Christen, die so leben, dass sie hier auf Erden ihren Wert vom Erfolg bekommen und sogar vom christlichem Erfolg. They will have a big surprise when they stand before Jesus and give account for their lives. Werden eine große Überraschung erleben, wenn sie vor Jesus stehen und Rechenschaft über ihr Leben ablegen. You know, I had a business meeting recently for the people who work for our company. Ich hatte kürzlich ein Geschäftsmeeting mit den Leuten für die Firma, für die ich arbeite. Well, we call it company. Really, it's our ministry. Wir nennen es Firma, aber in Wirklichkeit ist es unser Dienst. You know, it's but you have to have a company to do the ministry. That's just a legal aspect. Man muss halt eine Firma haben, um den Dienst machen zu können. Das ist einfach ein legaler Aspekt. Yeah, if I want to print and sell the books, I have to have a simple company. Wenn ich Bücher drucken und verkaufen will, brauche ich einfach eine Firma. But here's what I've told them. Ich habe ihnen Folgendes gesagt. I said, people, we will never work for success. Ich sagte, Leute, wir werden nie für Erfolg arbeiten. We're not going to do anything to have success. Wir werden nichts tun, um Erfolg zu haben. Listen, success is, I leave this in the hands of God. I don't worry about this. Hör zu, Erfolg ist, ich lasse es in den Händen Gottes und ich mache mir darüber keine Sorgen. What I care about is that I make sure that I understand how valuable I am and then just serve Jesus. Worüber ich mir Gedanken mache ist, sicherzugehen, dass ich verstehe, wie wertvoll ich bin und dann einfach Jesus diene. You know, I've met people who finally had the huge success that they were striving for years. Ich habe Leute getroffen, die endlich den riesigen Erfolg erreicht haben, wofür sie sich jahrelang ausgestreckt hatten. And then when they reached that, they were so frustrated. Und als sie diesen dann erreicht hatten, waren sie so frustriert. Do you know why? Weißt du warum? Because they didn't feel any more valuable now. Weil sie sich jetzt nicht mehr wertvoll fühlten. If value gives success, then what about the people who have not succeeded? Wenn Wert den Erfolg erhält, was ist dann mit den Leuten, die keinen Erfolg haben? At least in the eyes of the world. Zumindest in den Augen der Welt. Do they have no value before God? Haben sie vor Gott keinen Wert? If success is to live a long, happy, healthy life, wenn Erfolg bedeutet, ein langes, glückliches, gesundes Leben zu leben, then Jesus failed because he only lived for 33 years. Dann hat Jesus versagt, denn er lebte nur 33 Jahre. So did the apostles, they all died as martyrs. Genauso wie die Apostel, sie sind alle als Märtyrer gestorben. Except for John. Außer Johannes. You know, Jesus only ended up with 120 people. Jesus hatte zum Schluss nur 120 Menschen bei sich. You imagine. Stell dir vor. 3.5 years raising the dead, preaching the best sermons and doing the most incredible miracle. 3.5 Jahre Tote aufwecken, die besten Predigten predigen, die gewaltigsten Wunder tun. And all you have left is 120 followers. That's a failure. Und alles, was übrig bleibt, sind 120 Nachfolger. Das ist ein wahrer Misserfolg. How many followers do you have? Wie viele Follower hast du? 120. 120. How long have you been doing this? Wie lange hast du das gemacht? 3.5 years, day and night. 3.5 Jahre, Tag und Nacht. Never took a vacation. Nie Ferien gemacht. I healed the sick, I preached the gospel, walked all over the place. Ich habe Kranke geheilt, das Evangelium gepredigt und bin überall hingegangen. Jesus didn't need earthly success because he knew success is to do the will of the Father. Jesus brauchte keinen weltlichen Erfolg, weil er wusste, dass sein Erfolg war, den Willen des Vaters zu tun. And he especially knew that he already had value. Und er war sich besonders bewusst, dass er schon wertvoll war. But you know, it is so subtle. I mean, so subtle. Und weißt du, es ist so subtil, wirklich subtil. Because the world has infiltrated our hearts so strong. Weil die Welt unsere Herzen so sehr infiltriert hat. And the world constantly tells us that the more success you have, the more value you have. Und die Welt teilt uns ständig mit, dass je mehr Erfolg du hast, desto wertvoller bist du. Think how we boast about the things we've achieved. Denk daran, wie wir uns rühmen über Dinge, die wir erreicht haben. Do you know? Weißt du? I was part of a movement of churches. Ich war Teil einer Gemeindebewegung. That every single year they had a big pastors conference. Die jedes Jahr eine große Pastorenkonferenz hatte. And the day before the pastors conference they had a meeting of just of all the pastors and supervisors together. Am Tag davor war ein Treffen mit allen Pastoren und Leitern. And every single one of the supervisors from the nation. Und jeder einzelne Leiter jeder Nation. They had to show on a PowerPoint presentation to everybody how much increase the head in the church. How many more churches planted? How many people grew? Musste auf einer PowerPoint-Präsentation alles offenlegen, wie viel Wachstum sie hatten in ihrer Gemeinde, wie viele Gemeinden sie gründeten und wie viele Menschen dazugekommen waren. And everybody applauded. Jeder applaudierte. And the ones that had more numbers felt more important. Und diejenigen, die höheren Zuwachs hatten, fühlten sich wichtiger. But that one year there was basically a decrease in most of the supervision. Aber in einem Jahr gab es grundsätzlich einen Abfall bei den meisten Leitern. That year, they didn't show the numbers. Und in diesem Jahr hatten sie die Zahlen nicht offengelegt. And I was wondering, Ich hatte mich gewundert, I wonder if everybody would show the decrease if they would still feel as valuable as they did all the years before. Ich hätte mich gewundert, wenn jeder die Verringerung der Zahlen gezeigt hätte, ob er sich dann immer noch so wertvoll gefühlt hätte wie die Jahre zuvor. Listen, never try to have success so that you get any kind of value. Hör zu, versuche niemals Erfolg zu haben und diesem irgendeinen Wert zu geben. Because you will only fool your heart. Du würdest nur dein Herz täuschen. Tomorrow I'll talk a little bit more. Morgen erzähle ich ein bisschen mehr. See you guys. Sehe euch, Leute.